In Korea wurde der Bioaktivator Bongasan 1 entwickelt, der in den genossenschaftlichen Landwirtschaftsbetrieben, Baumschulen und im Bereich für Geflügel- und Viehzucht breit einzuführen ist. Der Aktivator, besonderes Produkt aus verschiedenen Pflanzen, sorgt dafür, dass die Pflanzen die Wurzeln tief schlagen und erhöht die Beständigkeit gegen Dürre, Kaltnässe, hohe Temperatur, Regen und Wind und Krankheiten und steigert auch auf dem Boden mit niedriger Fruchtbarkeit, geringerem Sonnenschein und viel Salz den Ertrag.